Würfel sind gefallen, du bist als nächster dran. Sei klug, denn es geht Zukunft, Zukunft, dein Leben versammt. Und du schaust zurück auf deine Fehler, schämst dich ein Stück, denn du hast dich vielleicht verraten, deine Liebsten hast du schwer verletzt. Ja, aber was machst du jetzt? Egal was war, du lebst im Jetzt und Hier. Hey, jetzt und hier, hast du's in der Hand? Oh, was mit dir passiert? Egal was war, du lebst im Jetzt und Hier. Hey, jetzt und hier, hast du's in der Hand? Oh, was mit dir passiert? Es ist 5:12 Uhr, die Sanduhr ist leicht gekippt, noch hast du Glück, oh, oh, oh, oh. Und jeder andere hat's geblickt, das was war, war nicht okay. Und von den Narben brauchen wir gar nicht reden, ah. Und wie ist dein Plan? Willst du anhalten, nachdenken, weiterfahren? Was ist los? Spürst du nicht die Schlinge, wie sie sich schon wieder enger zieht? Vergiss nicht, dein Kopf braucht Luft, damit es weitergeht. Egal was war, du lebst im Jetzt und Hier. Hey, jetzt und hier, hast du's in der Hand? Oh, was mit dir passiert? Egal was war, du lebst im Jetzt und Hier. Hey, jetzt und hier.